Book 2 32 32 32 Di restoran 4 Im Restaurant 4 Im Restaurant 4 Sepiring kentang goreng dengan saus tomat. Einmal Pommes frites mit Ketchup. Einmal Pommes frites mit Ketchup. Dan dua piring kentang goreng dengan mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise. Und zweimal mit Mayonnaise. Dan tiga piring kentang goreng dengan mostar. Und dreimal Bratwurst mit Senf. Und dreimal Bratwurst mit Senf. Sayuran apa yang Anda punya? Was für Gemüse haben Sie? Was für Gemüse haben Sie? Anda punya kacang-kacangan? Haben Sie Bohnen? Haben Sie Bohnen? Anda punya kembangkol? Haben Sie Blumenkohl? Haben Sie Blumenkohl? Saya suka makan jagung. Ich esse gern Mais. Ich esse gern Mais. Saya suka makan timun. Ich esse gern Gurken. Ich esse gern Gurken. Saya suka makan tomat. Ich esse gern Tomaten. Ich esse gern Tomaten. Apa Anda juga suka makan seledri? Essen Sie auch gern Lauch? Essen Sie auch gern Lauch? Apa Anda juga suka makan kol asam? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Essen Sie auch gern Sauerkraut? Apa Anda juga suka makan kacang merah? Essen Sie auch gern Linsen? Essen Sie auch gern Linsen? Apa kamu juga suka makan wortel? Isst du auch gern Karotten? Isst du auch gern Karotten? Apa kamu juga suka makan brokoli? Isst du auch gern Brokkoli? Isst du auch gern Brokkoli? Apa kamu juga suka makan paprika? Isst du auch gern Paprika? Isst du auch gern Paprika? Saya tidak suka bawang bombay. Ich mag keine Zwiebeln. Ich mag keine Zwiebeln. Saya tidak suka buah zaitun. Ich mag keine Oliven. Ich mag keine Oliven. Saya tidak suka jamur. Ich mag keine Pilze. Ich mag keine Pilze.